Der Bayerische Rundfunk bringt das amerikanische Hörspiel Der Mann an der Brücke von Lucille Fletcher. Spät abends in einem Krankenhaus in Kalifornien. Ein neuer Patient ist eingeliefert worden. Ein Mensch zwischen Leben und Tod. Die Nachtschwester hat ihren Dienst begonnen und geht von Bett zu Bett. Guten Abend, Johnny, ne? Wie geht's denn heute mit dem Fuß? Tut er immer noch so weh, hm? Die Schmerzen sind halb so schlimm, Schwester. Aber ich kann nicht schlafen. Ich kann einfach nicht einschlafen. Bitte, geben Sie mir doch ein Schlafmittel, Schwester. Natürlich gebe ich Ihnen was, Johnny. Aber ist es denn wirklich nötig? Wollen Sie nicht erst mal so versuchen einzuschlafen, hm? Ach, Schwester, ich will es ja gerne versuchen, nur... Was ist denn los, Johnny? Sie sehen so verstört aus. Der Mann in der Ecke, Schwester, der heute Abend eingeliefert wurde, hat sich überhaupt nicht bewegt. Ist er vielleicht schon... Aber Johnny, denken Sie doch an was anderes, an was Fröhliches. Denken Sie an Ihre kleine Frau. Ja. Ja, natürlich ist das besser. Aber wieso haben Sie und Schwester Mary den Wandschirm um sein Bett gestellt, als er eingeliefert wurde? Das ist doch unheimlich. Und die anderen im Saal finden das auch. Ja. Also, Johnny, Sie müssen jetzt schlafen. Hier schlucken Sie die Tablette. Danke, Schwester. So, und jetzt noch einen großen Schluck Wasser. Versuchen Sie jetzt zu schlafen und morgen kommt Ihre Frau Sie besuchen. Also, schön brav sein, Johnny. Ja. Gute Nacht, Schwester. Gute Nacht, Johnny. Ja, was muss ich denn da sehen? Guten Abend, Schwesterin. Unser Großväterchen, hm? Schläft noch nicht? Mein Kopfkissen ist ganz hart, Schwester. Na, da will ich mal das Kissen aufschütteln. So. Und jetzt werden die Augen zugemacht. Das ist dienstlich. Schwester Anne, der Mann in der Ecke. Also nun mal Schluss mit dem Gerede und die Augen geschlossen. Warum bringen Sie den Mann in der Ecke nicht irgendwo anders hin? Es ist so unheimlich. Wir alle haben es gemerkt, schon als er gebracht wurde. Es hört sich so an, als ob er spricht, aber er spricht ja gar nicht. Es ist zum Gruseln. Großvater, jetzt kümmere dich nicht um andere Kranke, sondern schau selber zu, dass du gesund wirst. Und dazu brauchst du einen gesunden Schlaf und deshalb wird jetzt sofort geschlafen. Verstanden? Will's versuchen, Schwester. Nur, es ist gruselig. Hallo, Schwester Mary? Hören Sie, ich weiß nicht, was ich mit dem Mann in der Ecke machen soll. Nein, ich habe Dr. Lewis nicht erreichen können. Die Kranken im Saal sind alle so unruhig. Ja, Saal 4. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, es ist unheimlich. Sollten wir ihn nicht doch vielleicht hinunterbringen? Ja, Sie haben natürlich recht. Aber wenn nur Dr. Lewis endlich käme. Nein, ich lasse mich von der Stimmung nicht anstecken, aber es kommt mir so eigenartig vor. Gut, ich werde hingehen. Schwester Mary, ich gehe zu ihm hin und rufe Sie dann sofort an. Falls ich Sie in 5 Minuten nicht angerufen habe, kommen Sie bitte schneller runter. Ja, ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. In 5 Minuten. Wie viel Uhr haben Sie? Gut, also 3 Minuten nach Mitternacht kommen Sie herunter, falls ich Sie nicht angerufen habe. Schwester Ann, Schwester Ann. Ruhig jetzt, Großvater, ich muss zu dem Mann in der Ecke. Dass Sie kommen, Schwester. Endlich ein Mensch, mit dem ich reden kann. Warum sehen Sie mich denn so entsetzt an? Was ist denn mit mir los? Sie sehen mich ja an, als ob ich ein Gespenst wäre. Nein, ich bin kein Gespenst. Ich heiße Ronald Adams, Schwester. Ronald Adams aus New York City. 36 Jahre alt, unverheiratet. Nie in meinem Leben ernsthaft krank gewesen. Starren Sie mich doch nicht so an, Schwester. Ich bin doch nicht verrückt. Oder vielleicht bin ich doch schon. Hören Sie mir zu, Schwester. Nur ein paar Minuten, bitte ein paar Minuten. Ich muss mit einem Menschen sprechen, sonst werde ich verrückt. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss also ganz schnell sprechen. Nein, ich bin nicht verrückt, sondern jemand anders. Es ist da irgendetwas, über das ich keine Macht habe. Ich muss schnell sprechen. Es ist die letzte Gelegenheit, ehe es zu spät ist. Letzte Gelegenheit, ich weiß es. Ich weiß es. Heute vor 6 Tagen, am Dienstag, verließ ich New York und wollte mit meinem Wagen nach Kalifornien fahren. Wiedersehen, mein Junge. Ich hoffe, dass alles gut gehen wird. Wiedersehen. Ach, Ronald, merkwürdig. Ich habe so ein schweres Herz. Ach, Mutter, gib mir noch einen Kuss und dann saus ich ab. Und mach nicht so ein ängstliches Gesicht. Ach, ich warte noch, bis du abfahren wirst. So, Mutter, nun geh schnell wieder hinein. Es fängt an zu regnen. Nanu, was ist denn das? Tränen? Du hast mir doch versprochen, nicht zu weinen. Ach, mein Junge, sei nicht böse. Aber ich weiß nicht. Mir ist so schwer ums Herz. Aber Mutter, ich bin doch bald zurück. Ich bleib doch nur 3 Monate. In 3 Monaten bin ich doch wieder bei dir. Ach, das ist es ja gar nicht. Aber ich habe solche Angst wegen der Fahrt. Ach, was? Ronald, ich möchte so gern, dass du nicht selbst fährst. Du kannst doch mit der Bahn fahren. Musst du denn mit dem Wagen fahren? Ach, Mutter, nun fängst du schon wieder an. Jeden Tag fahren doch Tausende mit ihrem Wagen nach Kalifornien. Ich weiß, Ronald. Aber du bist vorsichtig, nicht wahr? Versprich es mir, dass du ganz besonders vorsichtig sein wirst. Ja, Mutter, ja. Ja, man hört so viel von Leuten, die am Steuer einschlafen auf langen Strecken. Und fahr nicht zu schnell. Gib Acht. Und nimm keine Fremden mit. Nun hör aber auf, Mutter. Du tust, als ob ich immer noch 17 Jahre alt wäre. Ich telegrafiere mir, sobald du in Kalifornien ankommst. Nicht vergessen, hörst du, nicht vergessen. Natürlich telegrafiere ich dir. Nun reg dich nicht auf, Mutter. Was soll denn passieren? Ich fahre auf den großen, herrlichen Autostraßen. Alle Nase lang ist eine Tankstelle oder ein Restaurant. Da kann doch gar nichts passieren. Leb wohl, mein Junge, leb wohl. Mm-hmm. Sehen Sie, Schwester, ich fühlte mich ausgezeichnet. Das ist sehr wichtig. Ich hatte keine Sorgen, hatte genug Geld. Ich fuhr in die Ferien und mein Auto lief wie geschmiert. Natürlich, damals wusste ich noch nichts von ihm. Aber ich will nicht vorgreifen. Als ich New York verließ, fuhr ich über die Brooklyn-Brücke. Es regnete, der Verkehr war sehr stark. Autos und Lastwagen, aber keine Fußgänger, kein einziger Fußgänger. Und deshalb fiel mir ein Mann auf, der da im Regen stand, an einem Brückenpfeiler. Er wollte wohl von einem Wagen mitgenommen werden. Auf seinem Wettermantel sah ich dunkle Regentropfen, besonders auf den Schultern. In der Hand hielt er einen billigen kleinen Koffer. Die Mütze hatte er tief in die Stirn gezogen. Ich hätte ihn wahrscheinlich sofort vergessen, wenn ich ihn nicht eine Stunde später wiedergesehen hätte. Merkwürdig, nicht wahr, Schwester? Ich war die ganze Zeit gefahren, nicht besonders schnell, aber ich hatte mich auch nirgendwo aufgehalten. Ich sah ihn, als ich über die Pulaski-Autobahn in New Jersey fuhr. Wenigstens kam es mir vor, als ob er derselbe Mann sei. Er stand da am Rande der Autostraße und zeigte mit dem Daumen in die Richtung, in der ich fuhr. Sie wissen ja, Schwester, wie man es macht, wenn man mitgenommen werden will. Ich konnte mir nicht erklären, wie er so schnell dahin gekommen war. Aber vielleicht hatte ihn ein Expresslastwagen mitgenommen, mich überholt und ihn dann hier abgesetzt. Ja, er stand da und wollte mitgenommen werden. Aber ich hielt nicht an. In derselben Nacht, kurz vor Mitternacht, sah ich ihn wieder. Sehen Sie mich nicht so an, Schwester. Er war da, er war wirklich da. Das ist es ja gerade. Es war derselbe Mann. Er stand an der neuen Pennsylvania-Überführung zwischen Harrisburg und Pittsburgh. Die Autostraße ist über 260 Meilen lang, schnurgerade. Man kann so schnell fahren, wie man will, jedes Tempo. Und diesmal fuhr ich sehr schnell, Schwester. Und trotzdem hatte er mich überholt. Es kam ein Tunnel. Ich fuhr langsamer. Plötzlich sah ich ihn. Er stand an der Seite der Straße unter einer der riesigen Bogenlampen. Ich konnte ihn ganz genau erkennen. Der Handkoffer, die Mütze, der Mantel. Und da waren sogar die frischen, dunklen Regentropfen auf seinen Schultern. Der Mann wurde mir unheimlich. Ich bremste, ganz unwillkürlich. Und dann, plötzlich, rief er mich an. Hallo. Hallo. Hallo. Ich trat auf den Gashebel wie ein Besessener. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Entsetzen hatte mich gepackt. Dieser Zufall, dieser merkwürdige Zufall. Dazu die Einsamkeit, die Nacht, die grellen Bogenlampen. Es war unheimlich. Ich fuhr wie ein Wilder, bis ich an die nächste Tankstelle kam. Na, was soll's denn sein? Benzin. So viel wie reingeht. Gut, wird gemacht. Soll ich auch Öl nachsehen? Ist nicht nötig, danke. Schöne, klare Nacht heute, was? Sagen Sie, hat es hier heute geregnet? Ich meine, heute Abend. Was? Ob's hier geregnet hat? Keinen Tropfen seit ein paar Wochen. Keinen Tropfen seit Wochen. Das schöne Wetter ist sicher gut für Ihren Betrieb. Das Wetter macht bei uns nicht viel aus. Auf dieser Strecke ist bei jedem Wetter Betrieb. Meistens schwere Laster. Personenwagen kommen weniger um diese Jahreszeit. Haben Sie heute Abend hier einen Mann gesehen, der... Ich meine, jemanden, der mitgenommen werden wollte? In dieser einsamen Gegend Nee, sowas gibt's hier kaum. Seit Wochen habe ich niemand gesehen. Nein, aber das ist doch nicht möglich. Wenn ich's Ihnen sage, keine Seele. Hier lässt sich keiner blicken. Na ja, vielleicht wird mal einer mitgenommen von Harrisburg, wo die Autobahn anfängt. Aber dann fährt er doch durch bis Pittsburgh, wo die Kohlengruben sind. Warum sollte er denn hier absteigen? So. Oder haben Sie vielleicht jemanden gesehen? Nein, nein, natürlich nicht. Ich fragte nur so. So, das wär's dann. 20 Gallonen macht 1,49 $ mit Steuer. Hier, 2 $. Schon gut. Oh, danke, Herr. Dankeschön, Dankeschön. Sehen Sie, Schwester, das war das dritte Mal, dass ich ihn traf. Ich übernachtete in Pittsburgh, schlief gut und frühstückte ausgiebig. Gegen 11 Uhr morgens fuhr ich weiter. Ich hatte den Mann vollkommen vergessen. Ein paar Meilen hinter Zanesville im Staate Ohio traf ich ihn zum vierten Mal. Ich fuhr langsam und stellte das Radio im Wagen an. Es war ein schöner, sonniger Nachmittag. Die weiten Äcker und Felder lagen friedlich im sanften Licht der Sonne. Ich ließ die ruhevolle Landschaft auf mich wirken. Ich kam zu einem Wegzeichen, das eine Umleitung anzeigte. Ich fuhr noch langsamer, bis ich an die Umleitung kam. Am Schlagbaum ging es im scharfen Winkel nach rechts. Gerade als ich in den Seitenweg einbiegen wollte, da sah ich ihn. Er stand direkt neben dem Schlagbaum. Sie müssen nicht denken, Schwester, dass er irgendwie ungewöhnlich war. Er sah aus wie ein alltäglicher Mensch. Er stand nur da, ohne Bewegung, als ob er auf jemanden warte. Ein wenig vorgebeugt, den billigen kleinen Koffer in der Hand. Es sah aus, als ob er seit Stunden gewartet hätte. Und obgleich die Sonne schien, hören Sie, Schwester? Die Sonne schien. Trotzdem waren auf seinem Mantel frische Regentropfen. Als ich etwa 20 Meter von ihm entfernt war, blickte er plötzlich auf und sah mich an, kam auf mich zu und rief: Hallo, hallo, hallo. Nein, nein. Ich will nicht, nein. Richtung Kalifornien. Nein, nein, nein. Fahre nicht nach Kalifornien. Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ich raste weiter, Schwester. Eine Stunde später kam ich mir dann reichlich dumm vor. Warum hatte ich bloß die Nerven verloren? Warum hatte ich nicht einfach angehalten und ihn mitgenommen? Aber dann stellte ich mir vor, wie er neben mir sitzen würde, auf dieser einsamen Straße. Nein, dachte ich, es ist schon besser so. Ich fuhr weiter. Nach einer Weile führte die Umleitung wieder zurück zur großen Autostraße. Ich fuhr Stunden um Stunden. Felder, Wälder, Dörfer. Und wieder Felder, Wälder, Dörfer. Plötzlich wusste ich, dass ich ihn bald wieder treffen würde. Ja, Schwester, ich wartete sogar darauf. Jedes Mal, wenn ich um eine Kurve fuhr, starrte ich gebannt über die Scheinwerfer und zitterte vor dem Augenblick, wo er plötzlich im Lichtkegel auftauchen würde. Aber ich sah ihn nirgends. Endlich kam ich an ein Restaurant und hielt an. Oben im Haus brannte Licht. Gott sei Dank, es macht jemand auf. Was ist denn los? Wo brennt's denn? Hä? Könnt ihr vielleicht was zu essen haben? Irgendwas. Entschuldigen Sie, dass ich so spät, aber ich sah Licht bei Ihnen. Es tut mir leid, Mr. Hamm, geschlossen. Es ist ja schon nach 10. Ja, ich weiß, aber ich fühle mich nicht ganz wohl. Haben Sie nicht vielleicht eine Tasse Kaffee oder irgendwas? Nichts, nichts, gar nichts. Wissen Sie, meine Frau ist nämlich schon im Bett. Sie sollten auch lieber... Da. Was? Da ist er wieder. Hä? Da drüben, vorm Gebüsch. Er winkt. Da hören Sie mal. Sie haben wohl ein zu viel über den Durst getrunken, hä? Da drüben? Na, da ist doch gar niemand. Da, vorm Gebüsch. Vorm Gebüsch? Na, das ist doch ein Baum. Und winken tut der bestimmt nicht. Also, gute Nacht, Mist. Nein, nein, nein, gehen Sie nicht fort. Ich meine doch nicht den Baum. Auf der anderen Seite. Na, warum reden Sie sich denn so auf, hä? Auf der anderen Seite, sagen Sie. Ja. Müssen Sie aber gute Augen haben. Ich sehe nichts. Na? Was macht er denn jetzt? Hm? Jetzt? Jetzt nichts. Er steht da mit dem Koffer. Steht ganz ruhig da und wartet. Ja, er steht da und wartet. Ja, nun machen Sie mal, dass Sie beide kommen. Und stören Sie die anderen Leute nicht, die nachts schlafen wollen. Kann ich hier nicht übernachten? Nein, nein, nun fahren Sie schon, Mister. Aber ich bitte Sie... Oder ich rufe die Polizei. Wieder war ich allein, Schwester. Der Mond kam durch die Wolken, bleich und fahl. Ich fuhr weiter. Ich musste ja. Es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich fing an, das Fahren zu hassen. Kein Gasthaus, kein Dorf, kein Bauernhaus. Nicht einmal eine Scheune. Nichts in dieser wilden, einsamen Gegend. Ich war im Ozark-Gebirge im Staate Missouri. Endlich kam ich durch eins der großen Modebäder mit den riesigen Hotels. Aber die sind ja nur im Frühjahr und Hochsommer geöffnet. Jetzt war alles leer und dunkel. Alles geschlossen. Ich fuhr weiter durch endlose, düstere Wälder. Und immer musste ich an ihn denken. Ich hatte ihn wirklich gesehen, vor dem Gebüsch. Er stand gegenüber vom Restaurant und winkte. Glauben Sie mir, Schwester. Ich wusste mit Sicherheit, ich würde ihn bald wiedersehen, irgendwo am Weg. Langsam stieg in mir ein neues Gefühl hoch. Dumpfer Zorn. Wenn ich ihn jetzt vor mir hätte, dann würde ich ihn überrennen. Gerade auf ihn losfahren, Gas geben und die Augen schließen. So weit war ich gekommen, Schwester. Aber ich sah ihn nicht mehr. Am nächsten Nachmittag kam ich durch ein verschlafenes Dorf, gleich hinter der Grenze des Staates Oklahoma. Weit außerhalb des Dorfes war ein Eisenbahnübergang ohne Schranke. Die elektrische Glocke schlug an, ein Zug musste kommen. Ich stoppte also kurz vor den Schienen. Der Zug war noch nicht zu hören. Aber ihn sah ich plötzlich. Den Mann mit dem Handkoffer und der Mütze. Er stand da auf der anderen Seite der Schienen, gegen einen Telegrafenmast gelehnt. Es war ein ganz klarer Nachmittag. Man konnte weit in die Berge sehen, kein Lüftchen regte sich. Aber auf den Schultern des Mannes, auf dem langen alten Mantel, den er trug, da waren frische Regentropfen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, diesen Spuk. Ich wollte es nicht mehr ertragen. Dieses Gespenst sollte mich nicht länger quälen. Ohne zu denken, drückte ich auf den Anlasser, schaltete und fuhr auf ihn zu. Direkt auf ihn los. Er blieb stehen, auf der anderen Seite der Schiene. Er sah nicht einmal auf, nahm von mir überhaupt keine Notiz, starrte nur immer vor sich hin. Und ich fuhr doch direkt auf ihn los. Direkt auf ihn los. Da versagte der Motor. Der Wagen stand mitten auf den Schienen. Ich hörte den Zug kommen. Er kam um die Kurve wie ein riesiges, heulendes Tier. Auf mich los. Und der Wagen stand. 10 Meter vor mir war er, der Teufel mit seinem Koffer. Jetzt winkte er mir, er grinste, er winkte mir in den Tod. In der letzten, der allerletzten Sekunde sprang der Wagen an. Ich riss ihn 2 Meter zurück. Und der Zug brauste vorbei. Über die gleiche Stelle, auf der vor einer Sekunde mein Wagen festgesessen hatte. Als der Zug endlich vorbei war, sah ich hinüber zum Telegrafenmast. Kein Mensch war zu sehen. Er war verschwunden. Spurlos verschwunden. Ich war allein. Die Sonne brannte heiß. Ich wusste nicht, wer der Mann war und was er von mir wollte. Aber eines war mir klar. Ich durfte von jetzt an nicht mehr allein sein. Keinen einzigen Augenblick durfte ich mehr allein sein. Tag, Fräulein. Na, Lust mitzufahren? Was glauben Sie wohl, warum ich hier stehe und winke? Wo fahren Sie denn hin? Wohin wollen Sie? Ich? Nach Amarillo in Texas. Geht in Ordnung, da muss ich auch hin. Wunderbar, da habe ich aber Glück gehabt. So, steigen Sie nur ein. Danke. Ach, haben Sie was dagegen, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Wissen Sie, ich bin so viel gelaufen heute. Meine Füße tun mir so weh. Von mir aus? Ja, bitte, natürlich. Ach, was ich für Glück gehabt habe. Ich meine, dass Sie gerade nach Amarillo fahren. Sagen Sie mal, halten Sie oft fremde Wagen an? Natürlich, sehr oft. Nur ist immer nicht so leicht, auf diesen langen Strecken einen netten Fahrer zu finden, der hält, wenn man winkt. Tja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn so ein großer Wagen Sie mitnimmt oder so ein Expresslastwagen, kommen Sie dann schneller vorwärts als ich mit meiner kleinen Karre? Ja, ja, schon möglich. Warum? Nehmen Sie mal mein Beispiel. Ich fahre doch jetzt von New York nach Kalifornien. quer durch die Staaten und fahre mit einem guten Durchschnitt von, sagen wir, 45 Meilen die Stunde. Mhm. Da wäre es doch möglich, dass ein Mädchen wie Sie mich 10-mal überholt, wenn es von Wagen mitgenommen wird, die 65 oder 70 Meilen in der Stunde fahren. Trotzdem sie immer wieder abgesetzt werden und auf einen anderen Wagen warten müssen. Das wäre doch möglich, was? Ja, vielleicht. Warum wollen Sie denn das wissen? Ach, ich frage nur so. Nur so eine verrückte Idee, wissen Sie, auf die man kommt, wenn man tagelang allein durch die Gegend fährt. Auf was für Ideen Sie kommen. Wissen Sie, wenn ich Sie wäre und hätte einen so feinen Wagen, ich würde auf ganz andere Ideen kommen. Wie? Ja? Sprechen Sie doch, sprechen Sie. Ja, Gott. Wenn ich ein so gut aussehender junger Mann wie Sie wäre, würde ich das Leben genießen, meine Beine ausstrecken und mich regeln und unverschämt tief atmen. Jede Minute würde ich auskosten. Und wenn irgendwo ein nettes Mädchen am Weg stünde? Passen Sie doch auf! Was tun Sie denn da? Haben Sie ihn gesehen? Wen gesehen? Den Kerl da mit dem Koffer am Stacheldraht. Hä? Da war doch niemand. Ein paar Kühe und der Stacheldraht. Was ist denn los mit Ihnen? Sie wollten wohl ausprobieren, was stärker ist. Ihr Auto oder der Stacheldraht. Ich habe Ihnen doch gesagt, da stand ein Mann. Ein Mann mit einem Handkoffer. Ich kenne ihn und ich wollte ihn erwischen. Was meinen Sie denn damit? Wollten Sie ihn überfahren? Sie haben niemanden gesehen? Bestimmt nicht? Nein, bestimmt nicht. Ich habe niemanden gesehen. Gut. Achten Sie genau auf den Weg. Der wird wieder auftauchen. Da können Sie ganz sicher sein. Jeden Moment kann er irgendwo auftauchen. Da! Sehen Sie! Die Tür geht nicht auf, verdammt nochmal! Die Tür geht nicht auf! Ich will raus! Na! Jetzt haben Sie ihn wohl gesehen, was? Nein! Niemand habe ich gesehen. Es war doch niemand da. Kein Mensch war da, kein Mensch. Sie sehen ja Gespenste. Und überhaupt, ich will raus. Ich will am Leben bleiben, verstehen Sie? Und da werde ich kaum Glück haben, wenn ich noch länger mit Ihnen fahre. Entschuldigen Sie. Bitte, seien Sie mir nicht böse. Verlassen Sie mich nicht. Nicht jetzt. Machen nicht Sie jetzt die Tür auf. Ich will raus. Sie können mich doch jetzt nicht allein lassen. Möchten Sie vielleicht mit nach Kalifornien fahren? Ich fahre Sie nach Kalifornien. Ja, ja, und unterwegs sehen Sie wieder Ihre rosa Elefanten. Nein, nein, vielen herzlichen Dank, mein Herr. Ich besorge Ihnen eine Anstellung beim Film. Ach, Sie und Film. Sie müssen sich erst mal gründlich ausschlafen. So, jetzt habe ich die Tür endlich offen. Und jetzt raus! Nein! Bitte gehen Sie nicht! Fassen Sie mich nicht an, Sie Verrückter! Was fällt Ihnen denn ein? Bleiben Sie doch da! Bleiben Sie doch da! Bleiben Sie doch da! Ja, Schwester. So weit war es mit mir gekommen. Ich hatte versucht, das Mädchen mit Gewalt zu halten. Aber sie riss sich los und rannte weg, als ob ich ein Aussätziger wäre oder ein Verrückter. Zufällig kam ein Lastwagen, sie hielt ihn an und stieg auf. Ich kam mir völlig verloren vor. Es war grauenhaft still. Kein einziges Auto kam mehr vorbei. Ich war irgendwo in den riesigen Weideflächen von Texas und hatte herzbeklemmende Sehnsucht nach einem Menschen, nach einer menschlichen Stimme. Da hörte ich plötzlich ganz merkwürdige, unheimliche Musik. Es klang wie ein Tango. Kam das aus meinem gemarterten Kopf? Aus meiner überhitzten Fantasie? Oder spielte das Radio? Ich überlegte lange. Hatte ich das Radio eingeschaltet? Oder hatte ich's nicht eingeschaltet? Was war nur mit mir los? Sicher war ich nur übermüdet. Wenn ich nur ein Gasthaus finden könnte, irgendeinen Platz zum Schlafen. Aber so sehr ich meine Augen anstrengte, bis an den Horizont war kein Haus, nichts. Nur die unendliche Prärie. Aber schlafen musste ich. Alles würde besser werden, wenn ich mich nur einmal ausschlafen könnte. Da kam mir der Gedanke, mich in den Wagen zu legen. Ich holte meinen langen Mantel aus dem kleinen Handkoffer auf dem Rücksitz. Ich weiß nicht warum. Plötzlich blickte ich auf. Er kam den Weg entlang. Im Tanzschritt auf mich zu. Langsam auf mich zu. Im ersten Moment war ich wie gelähmt. Dann sprang ich in den Sitz, drückte den Anlasser. Der Wagen sprang an. Ich fuhr los wie ein Wahnsinniger. Und hinter mir hörte ich ihn rufen. Vielleicht hätte ich die Sache damals zu einem Ende bringen sollen, so oder so. Aber ich fuhr los, weg von ihm. Und noch lange hörte ich in der Ferne seine Stimme. Es nützte nichts, dass ich davon fuhr. Von der Stunde an sah ich ihn überall, wo ich auch anhielt. Und wenn es nur für ein paar Minuten war, um zu tanken, um eine Tasse Kaffee zu trinken, überall tauchte er auf. Dann sprang ich jedes Mal in den Wagen und raste davon. Er war überall. Er stand vor dem kleinen Gasthaus in Amarillo, in dem ich übernachten wollte. Er stand auf der Treppe, als ich in einer kleinen Stadt in New Mexico in mein Hotelzimmer gehen wollte. Er stand hinter den Zelten der Navajo-Siedlung. Er stand in Albuquerque, als ich Öl nachfüllen ließ. Ich wagte nicht mehr anzuhalten. Ich fuhr schneller und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ich fuhr durch die unheimlichen Felsenwüsten von New Mexico. Ich raste und raste, wie ein Besessener. Von ihm weg, weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm. Es war umsonst. Jetzt kam er auf mich zu. Er kam vom Rand der Straßen auf mich zu. Er kam aus den vertrockneten Flussbetten. Er kam im grünlichen Mondlicht aus geborstenen Felsen. Klar und unbarmherzig in der trockenen, dünnen Luft der Gebirge. Ich war allein mit ihm. In dieser gottverlassenen Welt. Ich konnte nicht weiter. Verstehen Sie, Schwester, ich war am Ende. Bis heute Morgen. Wie ich in die Stadt Gallup einfuhr, sah ich nämlich eine Telefonzelle. Warum hatte ich denn nicht früher daran gedacht, meine Mutter anzurufen? Allein der Gedanke tat mir wohl. Meine Mutter, wenn ich mit ihr spreche, ihre Stimme höre. Mein Gott, vielleicht könnte ich den ganzen grauenhaften Spuk vergessen. Vielleicht. hier Amt. Welche Nummer bitte? Fernamt. Ich verbinde. Hier Fernamt. Ich möchte mit New York sprechen. Die Nummer Beechhurst 20828. Bleiben Sie am Apparat. Hallo New York. Bitte Beechhurst 20828. Hier Albuquerque. New York Vergelab, New Mexico. Ich verbinde mit New York. Bitte sprechen. Hier ist Gallup, New Mexico. Bitte New York Beechhurst 20828. Bleiben Sie am Apparat. Ich stand da mit zitternden Knien und wartete auf die Verbindung. Zu Hause in New York war jetzt Mittag. Um diese Zeit musste meine Mutter zu Hause sein. Ich sah sie vor mir, mit ihrem feinen weißen Haar. Nur ihre Stimme hören, dachte ich, nur ihre Stimme hören. Dann wird alles gut, ja. Dann wird alles gut. Alles, alles wird dann gut. Hier ist Ihre Nummer, Beechers 20828. Wollen Sie $3.50 einwerfen? Ja, einen Augenblick, Fräulein. Einen Moment, bitte. Ich muss eben die Münzen abzählen. Hier habe ich es ja. Einen Augenblick, meine Hände zittern so. Hier habe ich es schon. Noch 50 Cent, bitte. Jawohl, sofort, bitte. Danke sehr. Sie können 3 Minuten sprechen. Hier ist Ihre Anmeldung, New York. Hallo. Hier ist bei Mrs. Adams. Mutter, hallo. Hallo, bist du's, Mutter? Dies ist Mrs. Adams' Wohnung. Wen möchten Sie sprechen, bitte? Wer ist denn da? Wer ist denn da am Apparat? Hier spricht Mrs. Winnie. Mrs. Winnie? Ich kenne keine Mrs. Winnie. Haben Sie Beechhurst 20828? Jawohl, 20828. So. Ja, wo ist denn meine Mutter? Wo ist Mrs. Adams? Mrs. Adams ist nicht daheim. Sie ist noch immer im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Wer sind Sie denn bitte? Sind Sie ein Verwandter von Mrs. Adams? Was fehlt ihr denn? Warum ist sie denn im Krankenhaus? Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Was sagen Sie? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Einen Nervenzusammenbruch? Aber sie war doch nie krank. Sie hat sich das Unglück ihres Sohnes so sehr zu Herzen genommen. Was sagen Sie da? Ja, ihr Sohn Ronald ist doch verunglückt. Ronald? Ja, was soll denn das heißen? Welche Nummer haben Sie denn? Hier ist Beechhurst 20828. Ja, das Unglück kam sehr plötzlich. Mrs. Adams' Sohn Ronald fuhr mit seinem Wagen nach Kalifornien. Heute vor 6 Tagen. Und in Kalifornien hatte er einen schrecklichen Unfall an einer großen Brücke. Das ist doch nicht möglich. Er war sofort tot. Ihre 3 Minuten sind um. Ihre 3 Minuten sind um. Ich trenne. Was sollte diese seltsame Auskunft bedeuten, Schwester? Fassungslos stand ich vor der Telefonzelle. Da sah ich plötzlich ihn. Diesmal kam er nicht auf mich zu, sondern lief von mir weg. Sehr schnell. Ich fuhr ihm nach. Nicht ein einziges Mal drehte er sich nach mir um. Der Koffer und sein langer Mantel behinderten ihn, aber trotzdem lief er mit unheimlicher Geschwindigkeit. In rasendem Tempo verfolgte ich ihn durch die Straßen der Stadt. Ich sah keine Verkehrslichter mehr, sah nicht die Autos, die stoppten, sah nicht die Panik der Menschen. Ich sah nur ihn, sah, wie er zur Brücke rannte, plötzlich stehen blieb und sich umdrehte. Da wusste ich, ich würde ihn fassen. Jetzt sah er mich an. Zum ersten Mal sah ich sein Gesicht. Wem war er nur so unheimlich ähnlich? Er stand am Brückengeländer und sah mich unverwandt an. Ich raste auf ihn zu und prallte auf das Geländer. Der Wagen saust in die Unendlichkeit. Mit ihm, dachte ich. Bald wird er kommen, Schwester. Jeden Augenblick kann er kommen. Bleiben Sie bei mir, Schwester, wenn er kommt. Bitte bleiben Sie bei mir. Nicht weggehen, Schwester, bitte. Da komm. Schwester. Er kommt. So, hier bin ich. Es sind genau 3 Minuten nach Mitternacht. Was ist denn heute Abend mit Ihnen los, Schwester N? Warum sollte ich denn nach 5 Minuten herunterkommen und nach Ihnen sehen? Ach so. Der arme Teufel hier? Haben Sie vor dem Angst gehabt? Ronald Adams heißt er. Ja. Ich glaube, ich habe Angst vor ihm gehabt. Und warum sind Sie dann hier stehen geblieben? Mein Gott, Sie werden mich auslachen, Schwester Mary, aber bitte lachen Sie nicht. Mir ist so merkwürdig zumute. Ich hatte während der 5 Minuten das Gefühl, als ob er mir etwas sagen wollte. Und als ich hier stand, da war mir, als hätte er die Lippen bewegt. Ich lache Sie nicht aus, Schwester N. Nein, im Gegenteil. Ich habe doch schon so viele so daliegen sehen, genau wie diesen jungen Mann. Und ich habe auch sehr oft das Gefühl gehabt, als ob Sie noch etwas sagen wollten. Und wissen Sie, Schwester N., was ich eigentlich glaube? Ja. Ich glaube, dass Sie tatsächlich etwas gesagt haben. Nur, ich konnte es nicht mehr hören. Der Bayerische Rundfunk brachte das amerikanische Hörspiel »Der Mann an der Brücke« von Lucille Fletcher. Die Personen waren Ronald Adams, Ernst Schlott, seine Mutter Marianne Brandt, die Nachtschwester Ingeborg Hoffmann, Schwester Mary Maria Stadler, der Tankstellenwart Fritz Strassner, das Mädchen Elfi Bayer, der Wirt Peter Hauser. Mrs. Winnie, Konstanze Menz. Der Mann an der Brücke, Ulrich Volkmar. In den weiteren Rollen hörten Sie Walter Hilbring, Justin Lauterbach, Hilli Wildenhain, Elisabeth Talmon Groß, Brigitte Schwarz und August Riehl. Aufnahmeleitung Richard Ruprecht, Toningenieur Heinz Sommerfeld, Schnitt Marianne Röver. Die Musik schrieb Bernhard Eichhorn. Regie Walter Ohm.